So, ich sehe, wir haben reichlich Aufzeichner. Das finde ich gut. Dann können wir nämlich darauf zurückgreifen, weil meine Aufzeichnung funktioniert irgendwie nie richtig. Ja, ich nehme es auf jeden Fall auf. Das ist super. So, jetzt ist es 20 Uhr. Ja, dann sage ich mal herzlich willkommen zum Dicken Engel über einen Aktionstag mit dem Hashtag IDP13 und wir haben bei uns die Katha und die sagt uns vielleicht jetzt zuerst mal ganz kurz, wer sie ist und worum es geht. Katha, denk dran, es ist ein Kernthema, könnte also sein, dass keiner der hier Anwesenden auch nur die leiseste Ahnung davon hat, worum es geht. Ja, also ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht. Ja, es geht beim internationalen Aktionstag zum Thema Datenschutz und Grundrechte darum, dass wir uns aus meiner Sicht schon auf dem direkten Weg hin zu einem immer überwachteren Staat befinden. Das sieht man in vielen Bereichen, ob es jetzt nun in der Wirtschaft ist, wenn wir uns angucken, was in sozialen Netzwerken passiert, dass Unternehmen immer mehr Daten von Bürgern speichern wollen. Oder ob es jetzt der Staat selbst ist, egal auf Bundesebene, auf EU-Ebene, der fleißig Daten sammelt von Bürgern und auch Gesetze durchbringt, die aus vor 10, 20 Jahren überhaupt nicht denkbar waren, dass man da mal klaren Riegel vorschiebt und auch darauf aufmerksam macht, so hey, das ist ein Kernthema für eine digitale Gesellschaft, dass wir uns mit dem Thema Datenschutz auseinandersetzen und das ist jetzt nicht ein Randthema und die Politik muss sich damit endlich mal auseinandersetzen, da zukunftsfähige Lösungen zu finden und nicht weiterhin, sage ich mal, Vorratsdatenspeicherung vorantreiben, Fluggastdatenspeicherung vorantreiben, möglichst viele Daten sammeln, erfassen von Bürgern auf Vorrat ohne konkreten Anlass. Das kann so nicht weitergehen. Und daher soll am 23.02. ein internationaler Aktionstag stattfinden, bei dem Menschen in ganz Deutschland, aber auch in ganz Europa gemeinsam mit kreativem Protest darauf aufmerksam machen, dass es so nicht weitergeht, dass wir hier ein massives Problem haben und dass das auf direkten Wege zu einer Gesellschaft führt, die wir so nicht haben wollen. Darf ich direkt eine Frage dazu stellen? Ich arbeite beruflich eigentlich auf der Seite, über die du gerade redest. Was ist das Grundproblem daran? Warum? Was ist das Problem an an der Datensammlung? Ich verstehe, dass das nicht gewollt ist, ja, dass das irgendwie abgelehnt wird. Ich verstehe aber keinen Grund da. Ich sehe keinen Grund dahinter, der jetzt irgendwie logisch erklärt, warum nicht. Ja, also im Endeffekt geht es um das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Das ist ein Recht, das erstmal vorsieht oder eine Idee, dass ich als Mensch selbst darüber entscheiden können soll, wie andere mich wahrnehmen oder dass ich selber auch einen Überblick darüber haben muss, wie welche Daten von wem über mich gespeichert werden. Denn das fängt so im Alltag an, sage ich mal, wenn ich einen Vertrag unterschreibe. Irgendwo, dann holt sich dieser jemand vielleicht bei der Schufa eine Auskunft und dann ist es ja ganz praktisch zu wissen, so, hey, was hat die Schufa über mich? Warum hat die das? Wer darf unter welchen Bedingungen darauf zugreifen? Und was ist, wenn da beispielsweise falsche Sachen über mich drinstehen? Und was Ähnliches gilt ja auch in Bezug auf den Staat. Wenn der Staat über mich Daten sammelt, dann prägt das Bild, was ja, Behörden von mir haben, aber auch andere Menschen, die in diese Daten reingucken. Und das schränkt natürlich meine Freiheit ein. Also wenn Menschen erstmal auf Informationen von Daten, von ob es jetzt Kundendaten sind, ob es jetzt Daten sind, die in der Polizeiakte stehen, wenn die auf der Basis dessen dann halt Entscheidungen über mich treffen oder Entscheidungen, die mich betreffen, dann ist das eine gewisse Art von Voreingenommenheit. Und wenn ich da nicht selber den Finger drauf haben darf, unter welchen Bedingungen, was wie gespeichert wird, was für Verkettungen das hat, dann kann ich nicht mehr selber über mein Leben bestimmen. Und gerade in einer Gesellschaft, wo elektronische Datenverarbeitung immer weitere Teile des Alltags erfasst, wenn man sich beispielsweise auch mal jetzt das Gesundheitssystem anguckt, da wird es jetzt eine elektronische Gesundheitskarte geben, wo Ja, auch kenne ich. wieder Daten verkettet werden, so, dann ist es ja schon wichtig, dass ich Herr über meine Daten bleibe, weil diese Daten ganz konkret Einfluss darauf haben, welche Verträge ich eingehen kann, wie der Staat mit mir umgeht und welches Bild von außen hin über mich kommuniziert wird. Da habe ich hier eine Frage zu. Ja, ich verstehe das nicht so ganz. Was glaubst du, was für ein Bild von dir kommuniziert wird, wenn der Staat oder, sag ich mal, öffentlich oder Behörden gesammelte Daten von dir in ihren Systemen haben? Also, das ist, ich verstehe das nicht. Das sind ja eigentlich im Grunde genommen eigentlich nur, sag ich jetzt mal, Randdaten, Personendaten. Was soll da für ein Bild entstehen? Ich mache mir viel mehr Sorgen über Datenkraken wie Google oder Datenkraken wie Facebook oder Datenkraken wie Microsoft oder Apple. Ja, also ich mache mir natürlich auch Sorgen um Datenkraken wie Google und Facebook und Apple, die kräftig vor sich hin protokollieren, wenn ich beispielsweise mit meinem Smartphone unterwegs bin. Das ist überhaupt nicht in Ordnung. Aber wenn wir jetzt nochmal auf den Staat zurückkommen, so der Staat hat ein Gewaltmonopol und der Staat kann Dinge machen, die können Wirtschaftsunternehmen erstmal nicht. Beispielsweise unterstehen dem Staat ja, Polizei und so weiter und so fort. Ist ja auch Und ganz gut so eigentlich, ne? jedenfalls ist es so, dass da natürlich auch, sag ich mal, Konsequenzen folgen können. Und in meiner Akte steht beispielsweise schon umfassenderes, nicht nur, dass ich, wo ich wohne, wie alt ich bin und so weiter und so fort, sondern da stehen auch andere Sachen drin, weil ich eine politische Aktivistin bin. Und Ja ich weiß gut, nicht, wer das jetzt verstehe ich auch. vielleicht mal in so eine Akte reingeguckt hat, aber beispielsweise werden auch gerne mal bei Demonstrationen Videoaufnahmen gemacht und gibt es dann in Polizeiakten so schöne Schwarz-Weiß-Bilder, wo dann Gesichter eingekreist werden. Ja Und das gut, alles, ja. was ist da? Ich sag mal, wenn du strafrechtlich natürlich irgendwie aufgefallen bist, dann ist es klar, dass die Exekutive oder die Polizei natürlich Akten anlegt. Ne? Muss man ganz klar sagen. Aber das ist ja jetzt mal, sage ich jetzt mal, nicht der Normalbürger. Ne? Also ist ja mal so, die meisten Leute, die gehen halt, fallen halt nicht auf. Ne? Die sind halt unauffällig. Ne? Die leben ihr Leben, die gehen arbeiten, die setzen Kinder in die Welt, die kaufen sich ein Haus. Ne? Die Arbeiter und ja, vielleicht werden sie mal irgendwo in den Jugendjahren bei irgendwelchen Dummheiten erwischt. So, wenn man natürlich politisch aktiv ist und auf Demos rumläuft und damit man sich in Grenzzonen begibt, dann ist es klar, dass, sag ich jetzt mal, Leute, die dazu da sind, um das System und den Staat zu schützen, dass sie es vielleicht aufnehmen. Ja, zunächst einmal würde ich schon sagen, dass in der Demokratie auch ja, der Staat durch die Bürger geschützt werden sollte in erster Linie. Das heißt, ich habe ein Recht als Bürger, mich an der politischen Debatte zu beteiligen. Und ich darf auch aus keinerlei negative Konsequenzen befolgen, wenn ich mich im Rahmen des geltenden Rechts so politisch beteilige, ob es jetzt auf Demos ist oder bei kreativen Aktionen. Ich bin nicht vorbestraft, muss ich dazu sagen. Ich habe mich nie irgendwie ja, Ist ja nicht so, ich polizeilich meine, auffällig verhalten. Ja. sag mal, selbst wenn du Aber das das aber hat, doch genau der hat ja Punkt, nichts mit der Überwachung an sich zu tun. Wenn Moment, du das ist, als stopp, wir machen mal kein Zwiegespräch, lass uns doch mal versuchen, erstmal den Rahmen abzustecken, weil es geht ja hier nicht um darum, dass Leute, die sich was zu Schulden kommen haben lassen, jetzt aktenkundig werden, sondern es geht ja um völlig anlasslose Speicherung über Daten von Daten über uns alle. Und du lenkst das, Stefan, jetzt gerade irgendwie in eine Ja, Richtung. ich lenke gar nichts, ich stelle nur Fragen, ich will es verstehen. Ja, das ist in Ordnung, aber ich denke, wir sollten erstmal diesen Rahmen setzen, dass es hier nicht darum geht, auf einer Demonstration Gewalttäter ausfindig zu machen, sondern dass es Darüber habe ich darum nichts geht, gesagt. ja, dass es darum geht, dass unter Umständen von Leuten, die sich nur zufällig im selben Viertel aufgehalten haben, mal eben der Staat die Handydaten abspeichert. Ja gut, aber das machen die Handyunternehmen doch auch. Also ich weiß sogar, dass, naja, egal, sonst Paul läuft aus dem Knäkästchen, lass was lieber. Darf ich dazu Ja. mal was sagen? Also mich stört das beispielsweise, wenn der Staat diese Daten über mich halt speichert. Und ich kann das mit einem privaten Unternehmen ja nicht vergleichen, weil ich muss ja nicht auf Facebook sein und ich muss ja auch kein Mobiltelefon haben. Das andere ist aber, dass der Staat gewissermaßen beschlossen hat, dass er das systematisch tut und über alle Bürger diese Daten erhebt und diese Maßnahmen entsprechend umsetzt, zum Beispiel auch Videoüberwachung. Das hat eine andere Qualität. Ja, gut, sagen wir mal zur Videoüberwachung. Du gehst jetzt mal durch die Innenstadt von Köln. Ne? Was meinst du, wenn du 3 Stunden durch die Stadt gelaufen bist, auf wie vielen Videokameras du gesehen wirst, die nicht vom Staat kontrolliert werden? Sache der Rasterfahndung und es ist einfach eine andere Qualität, ob du anonym irgendwo drauf bist, wo vielleicht irgendeine zufällige Verknüpfung hergestellt wird oder ob du systematisch in eine Fahndung reinkommen kannst, ohne dass du es mitbekommst, ohne dass du es weißt. Oder dass auch deine Daten weiterverkauft werden können an wirtschaftliche Unternehmen. Marv, ich bin kein Überwachungsfreund, ich arbeite in der Branche. Von daher. Ja, nur weil es Missstände gibt, heißt es doch nicht, dass es bleiben muss und dass es weiter ausgebaut werden Du, darf. ich sag mal so, was heißt weiter ausgebaut werden darf? Ne? Ich sag mal, ich verstehe natürlich, die Sicherheitsaspekte, die dahinter stehen, sind natürlich schon gravierend. Also ich sag mal so, die einzelne Person macht sich über den Staatsschutz keine Sorgen. Die macht sich Sorgen um sich selbst. Glaube, das Problem ist, dass dadurch zunehmend eine Misstrauenskultur entsteht. Also Menschen, die sich in der Gesellschaft bewegen, wo sie ständig unter Überwachung stehen und die wissen, dass sie jederzeit aufgezeichnet werden und dass alles über sie gespeichert wird, die verhalten sich nachweislich anders als Menschen, die nicht mit Überwachung rechnen müssen. Das heißt, die Gesellschaft wird dadurch insgesamt unfreier. Das ist Ich eigentlich tackere die das ganze Zeit, Problem. dass ihre Lippen leuchten. Ich weiß es nicht, ob das ein Zeichen dafür ist, dass sie was sagen möchte. Genau, wir machen jetzt mal das mit den Wortmeldungen, weil das jetzt irgendwie doch sehr spannend wird und ich möchte, dass Kada hier auch irgendwie zwischendurch mal zu Wort kommt. Deswegen PET, ne? LDP-13 im dicken Engelbereich und einfragen ab Zeile 19. Und jetzt Kada, bitte. Ja, also ich sehe schon, da sind werden klare Fronten aufgemacht, und zwar nochmal diese Unterscheidung zwischen Staat und Wirtschaft und diese Meinung, dass diese Grenze so besteht, kann ich in weiten Teilen überhaupt nicht teilen. Denn es ist so, dass sobald Daten da sind, sobald Daten abgefragt werden, auch bei sozialen Netzwerken, bei Facebook oder bei Google oder bei anderen Diensten, sobald die da sind, fragt der Staat auch gerne mal an. Ein gutes Beispiel dafür sind beispielsweise IP-Daten. Sobald klar ist, dass diese Daten irgendwo da sind, hat der Staat auch ein Interesse daran, die abzufragen. Aber sobald diese Daten da sind, haben natürlich auch andere Akteure ein Interesse daran, die Daten abzufragen. Beispielsweise bei Urheberrechtsverletzungen wird das ja gerne gemacht. Und ja, das Beispiel, was ich da am geeignetsten finde, da nochmal. Sprich einfach weiter, Katha. Ja. Das Beispiel, was ich da ganz gelungen finde, um das nochmal zu verdeutlichen, ist die Überwachung von Funkzellen bei Mobiltelefonen. Es ist nämlich so, dass wenn ich ein Smartphone habe, dann laufe ich den ganzen Tag durch die Stadt und mein Smartphone wählt sich auch gerne zwischendurch mal in eine Funkzelle ein. Das heißt, wenn ich mein Mailkonto so eingerichtet habe, dass ich es alle 10 Minuten abgerufen haben möchte, dann verbinde ich mich alle 10 Minuten mit einer Funkzelle. Das heißt, alle 10 Minuten setze ich so einen Punkt auf einer virtuellen Landkarte, wo ich mich gerade befinde. So. Und in dem Moment, wo mein Mobilfunkanbieter das speichert, und das speichern eine ganze Menge Anbieter, und die speichern das auch in einem Rahmen, der auch rechtlich nicht zulässig ist, aus meiner Sicht ist das sehr eindeutig, ja, habe ich ein Bewegungsprofil erstmal bei einem Unternehmen. So, dieses Bewegungsprofil liegt da erstmal und irgendwann brennt dann vielleicht in Berlin ein Auto. So. Das könnte Versicherungsbetrug sein, ist es in den meisten Fällen auch. Aber die Polizei möchte halt trotzdem mal die Funkzellendaten haben, obwohl sie keinen Hinweis darauf hat, dass der Täter überhaupt dann ein Mobiltelefon benutzt hat und fragt dann einfach mal nach, wer hat sich denn um die Uhrzeit mit dieser Funkzelle verbunden. So. Und dann bekommen die einen Datensatz von Tausenden von Menschen, Ballungsgebiet Berlin, klar, wahrscheinlich eher Zehntausende, die sich um eine gewisse Uhrzeit in dem Raum bewegt haben. So. Und dann bin ich erstmal in einem Raster. Ich habe keine Ahnung, wie ich da reingekommen bin als Normalbürger. Ich habe keine Ahnung, dass die Polizei diese Daten hat. Ich werde nicht benachrichtigt. Und es ist aus meiner Sicht ein Unding, dass überhaupt Bewegungsdaten über Menschen gesammelt werden. Das ist nämlich nichts anderes als eine elektronische Fußfessel, wenn man sich das mal so überlegt, wenn der Staat im Nachhinein verfolgen kann, wo ich bin. Und es ist ja längst nicht mehr so, dass nur noch Nerds, Smartphones und so einen Kram nutzen, sondern das ist etwas, was der Normalbürger nutzt. Das heißt, wir gehen immer mehr hin zu einer Gesellschaft, wo Staat und Wirtschaft nicht nur unser Konsumverhalten in weiten Teilen nachverfolgen können, sondern auch, wo wir uns analog bewegen. Und da ist auch diese Grenze zwischen digital und analog gar nicht mehr so gegeben. Das heißt, es geht gar nicht mehr bei Datenschutz wirklich so, was ich dann im Internet mache und wer vielleicht mich mit Cookies trackt, auf welcher Seite ich mir was angeguckt habe oder gekauft habe, sondern es geht auch darum, wo ich mich bewege. Und das hat ein Ausmaß, das war vor 5 oder 10 Jahren überhaupt noch nicht abzusehen. Und das Problem ist, dass der Gesetzgeber da in keinster Weise sich genötigt fühlt, da mal einzugreifen, um zu schauen, ja, hat das denn Folgen für die Demokratie, wenn jeder Mensch, jeder Bürger so eine elektronische Fußfessel quasi hat? Ja, genauer gesagt, es ist ja eher umgekehrt. Ne? Der Staat greift ja da gerne und häufig auch zu. Ja, definitiv. Und gerade bei dieser Geschichte mit den funktionellen Daten, also mit den Bewegungsprofilen der Menschen, gab es auch so eine ganz interessante Debatte. Da war nämlich ganz lange überhaupt nicht klar, dass die Mobilfunkanbieter das überhaupt speichern und wenn ja, wie lange. Und dann gab es mal eine Polizeianfrage beziehungsweise so einen Leitfaden für Strafverfolgungsbehörden, an den man sich dann da am besten wenden kann. Und da kam dann quasi durch die Hintertür raus, ach, diese Daten gibt es und die werden fleißig angefragt. Und dann hat die Bundesnetzagentur, also die Aufsichtsbehörde, die für diesen Bereich zuständig ist, mal die einzelnen Telefonanbieter gefragt, so ja, welche Daten erfassen sie denn und wie lange speichern sie die? Und da kam raus, dass einige Anbieter 120 Tage lang speichern, wo ich mich bewegt habe. Und da fehlt jeglicher Rechtsrahmen. Also so laut Gesetzeslage ist es halt so, dass nur zur Beseitigung von technischen Störungen so etwas für eine kurze Zeitspanne gespeichert werden darf. Ja, aber das wurde dann einfach ignoriert und da wurde auch nicht großartig gehandelt, beziehungsweise die Behörden, also die Strafverfolgungsbehörden haben sich natürlich gefreut, dass sie auf solche Daten zugreifen können und haben dann quasi hingenommen, dass Wirtschaftsunternehmen großflächig Bewegungsprofile von Bürgern, unbescholtenen Bürgern erstellen. Und da ist diese Grenze, sage ich mal, zwischen Staat und Wirtschaft immer mehr am Verschwimmen. Und auch in der Strafverfolgung geht es immer mehr in diese Richtung, gerade, dass man nicht gerade guckt, wer, also wer ist auffällig geworden oder beziehungsweise wer hat jetzt wirklich konkret was verbrochen, da ermitteln wir was, so wie es ja eigentlich sein sollte, sondern es wird immer mehr in diese Richtung gegangen, dass gerastert wird. Das heißt, es werden erstmal Daten gesammelt und dann habe ich ein Raster und dann gucke ich, wer fällt denn in dieses Raster. Und das heißt, ich kann gar nicht als Normalbürger mehr überblicken, in welchen Datenbanken bin ich alles drin. Wo habe ich mich vielleicht in der Funkzelle aufgehalten, wo ein brennendes Auto vielleicht war, wo ich überhaupt nichts dafür kann, wo ich nichts mit zu tun habe. Und ja, was passiert eigentlich mit den Daten? Werden die irgendwann wieder gelöscht? Werde ich benachrichtigt? Nein, und da läuft einfach konsequent etwas schief, wenn der Staat immer mehr dazu übergeht, nicht auf Verdacht hin zu ermitteln, sondern wenn wir alle unter Generalverdacht gestellt werden und erstmal Daten gespeichert werden, ohne dass wir etwas verbrochen haben. So, und jetzt hätte ich eine Wortmeldung vom Stefan erwartet. Ja, ich habe jetzt die Wortmeldung vergessen. Ich höre die ganze Zeit aufmerksam zu. So, ich mal zu Wort melden. Ja, dann melde dich mal. Ja, ich verstehe das alles. Ich kann das. Ich sehe das nicht mehr aus dieser Sichtweise. Also ich sehe das jeden Tag, für mich ist so Überwachung Alltag. Weißt du, ich sehe das wie 200 Videokameras, die ganze Zeit das ganze Personal aufnehmen und die Daten für, sag ich mal, unbegrenzte Zeit aufnehmen. Wie unser Server-Rate immer größer wird, wie da jeden Monat Terabytes an Festplatten dazukommen und diese ganzen Daten dann irgendwie gespeichert werden. Aber sag mal ehrlich, also... Ich bin ja auch die Person, wo die Leute dann hinkommen, wenn da irgendwie Daten von gebraucht werden. Also, das ist letztes Jahr 2-mal passiert. Und wie war das in Dresden da bei dieser Neonazi-Demo? Nee, ich ja. Achso, nee, das ist ein anderes Thema. Ja, okay. Nee, das geht jetzt genau in die Richtung, wozu können solche Daten verwendet werden und wie übergriffig ist es dann möglicherweise? Katar, vielleicht hast du da Detailinformationen. Ich bin nicht wirklich online. In Dresden gab es tatsächlich auch nochmal so einen sehr spannenden Fall. Da hat kein Auto gebrannt, sondern da gab es einen Fall von Sachbeschädigung. So. Und komischerweise, also ja, in Dresden findet immer so diese allbekannte Gegendemo gegen den jährlichen Nazi-Aufmarsch statt und da beteiligen sich unglaublich viele Bürger, Bürgerrechtler, auch ja, Abgeordnete, Anwälte, Journalisten und so weiter, die sind da vor Ort und berichten oder nehmen an den Protesten teil. So, und da ist es dazu gekommen, dass die Polizei die Daten von Funkzellen im Großraum Dresden angefragt hat. So, das waren Zehntausende, Hunderttausende Menschen, die sich in dieser Funkzelle bewegt haben. Ja, zum Teil auch, also zum größten Teil auch Anwohner, die da einfach wohnen, die jetzt mit den Protesten auch nichts konkret zu tun haben. Und diese Daten wurden an die Polizei rausgegeben unter dem Vorwand, ja, da gab es mal eine Sachbeschädigung eine Woche vor der Demo. So, das war aus meiner Sicht ja, ein vollkommen absurdes Konstrukt. Und im Endeffekt hat es dazu geführt, dass die Polizei die Funkzellendaten von den Menschen in Großraum Dresden bekommen hat, die an dieser Demo teilgenommen haben oder die da wohnen oder die sich einfach nur darum getrieben haben. Das heißt, die Polizei hat auch Daten bekommen von Journalistenhandys, von Abgeordnetenhandys, von Anwaltshandys. Das sind alles ganz besonders geschützte Bereiche. Menschen, die einen guten Grund haben, dass sie auf anonyme Kommunikation angewiesen sind, beziehungsweise wo gesagt wird, da darf der Staat auf gar keinen Fall einfach so auf Verdacht mal reingucken. Ja, und das ist einfach, das ist Fakt, das kommt vor. Und es gab auch Untersuchungen im Sommer in Bezug auf, wie oft eigentlich solche Daten abgefragt werden, jetzt beispielsweise im Großraum Berlin. Da hat der Landesdatenschutzbeauftragte mal geguckt, wie viele Anfragen gab es da eigentlich und ja, waren die begründet, waren die nicht begründet und hat da ganz krasse Mängel gesehen. Also da wurde ganz oft, wurden da einfach riesige Datenpakete rausgegeben, die Leute wurden nicht informiert, es lag nicht mal ein konkreter Verdacht vor, warum man diese Funkzellendaten jetzt im Besonderen braucht, weil nach rechtlicher Lage ist es so, erstmal müssen alle anderen Hinweise verfolgt werden und nur dann, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, vielleicht was zu ermitteln und wenn auch ein begründeter Verdacht besteht, dass man mit diesen Daten was anfangen könnte, um einen Täter zu ermitteln, dann dürfen die rausgegeben werden. Aber das wurde einfach nicht beachtet. An dieser Stelle funktioniert der Richtervorbehalt auch nicht. Und das Problem ist einfach, dass diese Daten unglaublich billig geworden sind. Das heißt, es ist unglaublich billig, ganz große Datenmengen zu speichern, egal ob jetzt durch den Staat oder durch Privatunternehmen. Und dann wird das einfach mal gemacht. Und dieser Kostenfaktor hat dazu geführt, dass einfach riesige Datenmengen, egal jetzt auf welcher Ebene, halt immer weiter gesammelt werden. Und das Problem ist, dass wir jetzt gerade uns in so einem Zwischenstadium befinden. Also ich fand das Beispiel Videoüberwachung auch sehr interessant, denn bis jetzt es ist ja so, dass wir Aufnahmen von Videoüberwachungskameras haben und die können nach derzeitigem Stand ohne großen finanziellen Aufwand jetzt nicht so aufbereitet werden, dass einzelne Gesichter daraus gerastert werden können. Dass gesagt werden kann beispielsweise, ja, die Katha, die hat sich in der Innenstadt von Münster dann und dann rumgetrieben und ist auffällig auf und abgegangen. Aber in Zukunft wird das alles auch sehr billig möglich sein. Da gibt es ganz viele konkrete Forschungsvorhaben, die auch an Software basteln, wie man halt Gesichtserkennung automatisieren kann, wie man auch Bewegungen automatisiert erkennen kann, wie man rausfischen kann. Und da entsteht einfach so ein Raster. Und wenn wir uns überlegen, dass wir jetzt auch so einen elektronischen Personalausweis haben und einen elektronischen Reisepass, wo dann auch biometrische Fotos verlangt werden, dann entsteht da einfach ein Bild, was in eine ganz, ganz fatale Richtung für die Demokratie geht, weil technisch ist es in Zukunft ohne weiteres möglich, ganz massiv diese Daten zu verketten. Momentan werden sie bereits verkettet, aber das wird einfach in den nächsten 5 bis 10 Jahren ein Ausmaß annehmen. Das können wir uns, glaube ich, momentan noch gar nicht vorstellen. So das Stichwort ist da so Big Data. In dem Bereich findet auch sehr viel Forschung statt oder viele Dienstleistungsunternehmen bieten dann so ihre Dienstleistungen an, weil man da auch einfach sehr viel Kapital rausschlagen kann. Da wird der Hut wieder zum wesentlichen Schutz gegen die Satelliten. Ne? Wortmeldung von Stefan. Ja. Und wenn der Harry eine Wortmeldung hat, bitte ins Pad. Ja, also ich weiß nicht, ich finde das, ich sag mal so, das, was du gesagt hast, sind natürlich schwerwiegende Vorwürfe. Ne? Das sind extrem schwerwiegende Vorwürfe. Und eigentlich würde ich dich gerne fragen, ob du da auch Unterlagen oder Beweismaterial dafür hast, weil wenn das so ist, ja, ist das natürlich schon krass. Also das wenn es da solche Datenschutz oder es da, sag ich mal, unautorisierte Datenherausgaben gab, ich sag mal so, auch die Polizei kann nicht einfach auf Daten zugreifen. Ja, ich kenne das aus der jetzt von uns aus, ja. Also das ist ein extrem schwieriger Prozess, bevor die Polizei überhaupt bei uns an die Daten kommt. Da gibt es auch nur einen einzigen Weg und eine einzige Möglichkeit, ja. Und die ist auch noch strikt vorgegeben. Also, dass die jetzt mal einfach so sagen können, ich will jetzt mal die Daten haben, ne? Das kenne ich jetzt nicht so aus der Praxis. Das ist für die eher kompliziert, an Datenzeichen von Unternehmen zu kommen. Also das ist für die Polizei ein größtes Problem. Das können die nicht einfach so. Das scheint mir doch gerade das der Punkt zu sein, dass wenn die Möglichkeit da ist, dann finden sich auch kreative Anwendungsmöglichkeiten. Harry hat die nächste Wortmeldung. Wir sollten vielleicht nicht die größte bereits existierende Datensammlung in Deutschland vergessen. Das ist die von der ehemaligen GIZ. Die ich glaube, am 3. März oder wann einen großen Datenabgleich macht. Das heißt, sie fordert sämtliche Daten von allen Einwohnermeldeämtern an, um ihre Bestandsdaten zu aktualisieren. Das ist das eine. Zum anderen kommt hinzu, dass unglaublich viele neue Daten gesammelt werden durch die, ja, wie heißt der Entschuldige, entschuldige, Harry. Katja, du darfst nur drücken, wenn du was sagst, weil du bist der bevorzugte Sprecher und da werden alle anderen leise, wenn du drückst. Danke dir. Harry, weiter bitte. Und hinzu kommt, dass insbesondere jetzt von Unternehmen Unmengen an neuen Daten hinzukommen, zum Beispiel wie viele Pkw sie fahren, wie viele Filialen und wie viele Mitarbeiter. Also es werden eine Unmenge an neuen Daten hinzugesammelt. Nicht umsonst stellen sie ja wieder neue Mitarbeiter ein. Und ich finde, was da abgeht, das entspricht nicht mehr dem, was sich ein Bürger gefallen lassen sollte, weil es geht ja nur um Fernsehen und es wird und Radio. Und es wird hier die größte Datensammlung eingestellt. Ich hatte es heute schon mal getwittert. Ich finde, man sollte gegen diesen 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, sollte jeder Landesvorstand eine Verfassungsbeschwerde einlegen, um dagegen zu klagen. Weil unter anderem eben auch mit der Begründung, dass diese riesenhafte Datensammlung einfach nicht mehr angemessen ist. Ich würde gerne Stefan nochmal antworten. Du hast ja ausgeführt, dass du sagst, es gibt eigentlich da wenig Probleme, weil niemand hat was zu befürchten und es gibt da keine Beispiele dafür. Ich will mal ein Beispiel anführen. Und zwar im arabischen Frühling wissen wir ganz genau, dass während der Revolution in vielen arabischen Ländern diese Technologien eingesetzt wurden, um, sage ich mal, regimekritische Leute zu identifizieren und die dann auch zur Strecke zu bringen. Das heißt, bei uns ist es natürlich so, wir haben ja das Problem nicht, dass wir hier jetzt totalitäre Verhältnisse haben und diese Daten werden jetzt einfach mal gesammelt und erstmal passiert damit vielleicht relativ wenig. Es besteht aber natürlich immer die Gefahr, wenn sich das mal ändert, dass dann diese Daten missbraucht werden. Da, wo Daten anfallen, können sie auch missbraucht werden. Und wenn so massiv in so großen Mengen alles Mögliche aufgezeichnet wird, auch wenn das momentan noch nicht verwendet wird, ist es natürlich eine potenzielle Bedrohung der Freiheit, weil es kann ja irgendwann mal anders sein. Also ich würde erstmal zu der ersten Wortmeldung was sagen wollen. Also diese schwerwiegenden Vorwürfe von den Fallbeispielen, die ich genannt würde, die sind tatsächlich Realität und die sind belegt. Also da braucht man einfach nur mal Funkzellen, Abfrage, Dresden und Polizeiprotest mal irgendwie zu suchen. Da wird man zahlreiche Quellen finden. Da laufen auch viele Klagen von einzelnen Abgeordneten auch, deren Funkzellendaten dann in Polizeihände gelangt sind. Das wird noch eine spannende Sache werden. Und zu dem Fall Berlin, Funkzellenauswertung, da liegt ein Gutachten vor vom Datenschutzbeauftragten Berlin. Der hat sich das angeschaut und der hat auch in einzelnen Punkten Stellung bezogen dazu und erklärt, wie da die einzelnen Verläufe sind. Und er hat eben auch festgestellt, dass in den einzelnen Akten eben nicht ordnungsgemäß oft vermerkt wurde, warum die gebraucht wurden, ob das halt richtig geprüft worden ist. Und ich glaube, dieses strukturelle Problem, dass da oft einfach Daten rausgegeben wurden, die nicht hätten rausgegeben werden sollen, liegt auch unter anderem damit zusammen, dass der Richtervorbehalt gar nicht mehr so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Denn ein Richtervorbehalt bedeutet, dass erstmal ein Richter etwas unterschreiben muss, bevor Daten beispielsweise rausgegeben werden. Aber in der Praxis ist es so, dass die Richter massiv überlastet sind. Also die haben einen riesigen Aktenberg auf ihrem Tisch liegen. Und wenn sie so einen Gesuch ablehnen, müssen sie das begründen. Wenn sie dem zustimmen, müssen sie einfach nur eine Unterschrift geben. Und da ist einfach klar, dass dann ein gewisser Anreiz besteht, eher zuzustimmen, beziehungsweise als abzulehnen. Und das führt auch dazu, dass die Richter das im Einzelfall gar nicht so prüfen können, wie es gesetzlich gedacht war, weil sie dazu gar keine Zeit haben. Da fehlt einfach massiv Personal, damit der Richtervorbehalt nicht nur ein Papiertiger ist. Und zu der GEMA-Geschichte, das ist halt auch wieder ein Beispiel dafür, dass wenn die Daten einmal da sind, die dann auch fleißig genutzt werden. Und bei der GEMA ist es ja natürlich auch nochmal die Frage, ob diese Neuregelung überhaupt verfassungskonform ist. Da laufen ja auch einzelne Klagen gegen, die sich unter anderem gegen die Höhe richten, aber auch bezweifeln, ob es sich da nicht um eine versteckte Steuer handelt, beziehungsweise ob das überhaupt so geregelt werden darf, wie es jetzt geregelt wird. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich glaube, die neue GEMA-Regelung wird gerichtlich gekippt werden. Da laufen schon einige Verfahren, unter anderem eins aus Bayern, aber auch noch ein paar andere. Und das ist einfach ein totales Missverhältnis. Und wie du richtig sagst, da geht es einfach nur um Radio-Rundfunkgebühren. Das ist eine Lappalie. Warum sollen da aber so großflächig Daten gesammelt werden, beispielsweise wer mit wem in einem Haushalt zusammen wohnt? Das geht aus meiner Sicht gar nicht. Und das ist wieder so ein Fall, wo auch Meldedaten wieder einfach munter rausgegeben werden. Meldedaten werden übrigens auch an andere Leute rausgegeben. Uns sind Fälle bekannt, dass Jugendliche unter 18 Jahren Werbung bekommen haben von der Bundeswehr, wo ich mich frage, warum darf die Bundeswehr Daten bekommen von unter 18-Jährigen, um da gezielt Werbung zu machen, unter anderem auch, um an bewaffneten Kampfeinsätzen teilzunehmen und eine Karriere in der Bundeswehr zu machen. Warum hat die Bundeswehr das Recht, diese Daten abzufragen von den Meldebehörden? Sollten die Meldedaten nicht einfach nur da sein, um gewisse Dienstleistungen des Staates gegenüber den Menschen irgendwie zu sichern und sonst nichts? So, da ist ein krasses Missverhältnis einfach da. Sag mal, ich habe gerade eben, weil die Frage da kam, mal gesucht mit deinen Suchbegriffen, habe sofort Taz-Artikel gefunden und da gibt es Informationen, Mitte letzten Jahres habe das Amtsgericht in Dresden das nachträglich legitimiert. Gibt es da was Neues? Ja, also soweit ich weiß, sind die Betroffenen auch in Berufung gegangen. Da gibt es auch mehrere Abgeordnete, die klagen. Also ja, das wird noch abschließend geklärt werden, glaube ich. Also da ist das letzte Wort aus meiner Sicht nicht gesprochen. Wie um Gottes Willen kann in einem Staat wie unserem das überhaupt zur Diskussion werden? Ich habe keine Wortmeldung mehr. Wie kann das sein? Ja, dann erzähle ich vielleicht nochmal auch etwas in Bezug auf arabischen Frühling. Das fand ich auch sehr treffend, dass nochmal da so dieser Bogen gespannt wurde, wie in anderen Ländern, bei anderen Regimen solche Überwachungstools eingesetzt werden. Und was ja auch ganz spannend ist, ist, wenn man sich mal anguckt, was für Software eigentlich da eingesetzt wird oder wer die entwickelt hat oder wer die mit bezuschusst hat oder mit gefördert hat, das sind zum großen Teil auch europäische Unternehmen, die gezielt Überwachungssoftware entwickeln, gerade für diese Zwecke beispielsweise Kontrolle von Mobiltelefonen bei Demonstrationen oder Überwachung vom Internet, die Packet Inspection. Und das sind alles westliche Unternehmen, die da einfach munter Software exportieren in solche Länder und auch mit entwickeln. Wobei aus meiner Sicht so etwas halt auch als Waffe eingesetzt wird. Es gibt Waffen Exportverbote und es gibt Waffenembargos, aber im Bereich Software ist da einfach so, ja, ein weißer Fleck in der Landschaft und da wird einfach munter exportiert, obwohl man sich mittlerweile ja ziemlich sicher sein kann oder weiß, dass so eine Software zur Überwachung von sozialen Netzwerken eine viel, viel größere Waffe im Kampf gegen Demokratie und Protest sein kann als jedes Gewehr. Weil das nimmt den Leuten die Möglichkeit aus der Hand, die das Internet bietet, sich zu vernetzen und Protest zu organisieren. Und wenn Menschen nicht mehr über das Netz frei kommunizieren können und sich nicht sicher sein können, ob sie da für in den Knast wandern oder für erschossen werden, an die Wand gestellt werden und so weiter, dann werden sie sich einfach vielleicht auch nicht auflehnen gegen Unrechtsregime. Und gerade in der Demokratie sollte man ja eigentlich meinen, dass da ja erkannt wird, dass so etwas ein massives Problem ist und dass solche Sachen gerade nicht gemacht werden. Aber was wir beobachten in ganz vielen westlichen Ländern, ist halt eben die Tendenz, auch das Netz oder elektronische Kommunikation immer weiter zu überwachen. Wenn man sich auch so diese Debatte um die Vorratsdatenspeicherung anguckt, Vorratsdatenspeicherung meint ja, dass verdachtsunabhängig erfasst wird, wer mit wem telefoniert hat, wer mit wem eine Mail geschrieben hat, bei Telefonaten, wo sich dieser jemand befunden hat und so weiter und so fort und auch die IP-Adresse und alles, das auf Verdacht von allen Bürgern für eine gewisse Zeit speichern zu wollen, ist einfach ein Unding. Also niemand wäre ja auf die Idee gekommen, so etwas bei der Post beispielsweise zu machen. Wenn jetzt jemand sagen würde, wir registrieren jetzt, wer wem einen Brief schreibt und von wo und überhaupt und manchmal vielleicht auch was drinsteht, dann wird ein Aufschrei durch die Bevölkerung gehen. Aber die E-Mail ist gerade die Post des 21. Jahrhunderts. Also wenn man sich auch in den Betrieben anschaut, wie viel da noch per Post geregelt wird und wie viel jetzt mittlerweile per E-Mail geregelt wird, da hat es einfach super viel verschoben. Aber in der Politik ist das überhaupt noch nicht angelangt, dass man, da wird einfach gesagt, ja, das ist dieses Internet und dieses Internet, das bringt nur Ärger und das müssen wir daher überwachen. Und das wird da überhaupt nicht dem gerecht, was das Internet eigentlich ist. Das Internet ermöglicht eigentlich eine viel breitere, ja, demokratische Beteiligung oder ist mittlerweile auch, ja, ein Grundteil unseres Alltags geworden und gar nicht mehr etwas, was jetzt nur Einzelpersonen oder einzelne Gruppen benutzen, sondern es ist für uns alle wichtig. Und das ist ein Unding, dass da überhaupt auch nur nachgedacht wird, sowas zu machen, ganz abgesehen davon, dass da konkrete Gesetze durchgebracht werden sollen, die da so eine Massenüberwachung ermöglichen. Das wäre zum Beispiel ein Thema, wo wir uns mal ganz deutlich positionieren könnten, nach außen hin. Der Markus ist jetzt da, der hat uns bestimmt ein bisschen Informationen zur Albrecht mitgebracht. Ja, ich mache natürlich immer Werbung, und zwar gibt es momentan eine Umfrage der EU zum Thema Albrecht und da geht es auch um recht viel Datenschutz, weil dort diese ganzen Maßnahmen betroffen sind, was man alles machen kann, um die Durchsetzung von Urheberrechten zu stärken, also sowas wie Three Strikes oder die Packet Inspection oder Websperren oder Protokollieren von Internetzugängen oder dem Registrieren von wer hat welchen Internetanschluss oder wer hat welche SIM-Karte. Das spielt da alles mit rein. Und da hat die Emilia eine Anleitung geschrieben, wie man sich am besten an dieser Umfrage beteiligen kann. Das könnt ihr ja auch am besten mal machen. Ansonsten läuft momentan auf EU-Ebene gerade die Datenschutzreform. Einmal die Datenschutzrichtlinie und die Datenschutzverordnung. Und bei der Verordnung haben wir jetzt im Ausschuss für den internen Markt die recht große Niederlage erlitten, weil die dort lauter Vorschläge oder Änderungsanträge angenommen haben, die für uns recht schlecht sind. Also sie haben sozusagen den Vorschlag von Jan Albrecht verwässert und viele, ja, datenschutzkritische Anträge angenommen. Kannst du das mit der Umfrage nochmal verlinken? Link reinpacken. Ja, weil da sollte ja jetzt nun, fast jeder Pirat ein direktes Interesse dran haben, mitzumachen. Ne? Kann man sich da überhaupt negativ äußern gegenüber der einen oder anderen Option? Also ja, die Fragen sind schon ziemlich fies gestellt, aber ja, das kriegt man hin. Was sind denn die Argumente dagegen? Das würde mich eigentlich dabei interessieren, weil die muss es ja geben, weil das gibt es ja immer von der Gegenseite. Also ich habe gerade mal den Link hier in den Channel gepackt. Ja, die Gegenargumente sind eigentlich recht einfach zusammengefasst. Wir wollen unsere Grundrechte schützen. Und zwar geht es dabei zum einen um das Recht auf Informationsfreiheit. Das heißt, ich muss weiterhin in der Lage sein, Informationen zu senden und zu verbreiten und zu empfangen. Und das ist ein Menschenrecht und das ist auch so im deutschen Gesetz so vorgesehen, ist auch im Grundgesetz so verankert. Und wenn man jetzt anfängt, Websperren einzuführen und Menschen den Zugang zu Informationen zu unterbinden, dann verletzt man dort dieses Grundrecht. Das andere Grundrecht ist, wir haben ein Grundrecht auf Briefgeheimnis in Anführungszeichen. Und wir würden gerne sehen, dass das auch in der digitalen Welt gilt. Also, dass man nicht anfängt, den gesamten Netztraffic der Leute zu überwachen, um eventuell eine Urheberrechtsverletzung zu finden, sondern dass auch der digitale Kommunikationsverkehr geschützt ist und nicht ausspioniert werden sollte. Und weiterhin ist natürlich das Problem, dass wenn wir anfangen, Leuten den Netzzugang zu kappen durch Three Strikes oder ähnliches, dass dort auch das Recht auf ein faires Verfahren gefährdet ist, weil diese Verfahren oft auf den privatrechtlichen Weg ausgelagert werden sollen und den Menschen keine vernünftige Möglichkeit gegeben werden soll, gegen Warnbriefe oder das Kappen des Internetanschlusses wirksame rechtliche Gegenwehr zu leisten. Und diese drei Grundrechte sind halt durch diese ganzen IPRED-Verordnung eigentlich immer mehr eingeschränkt worden. Ich finde, da spannt sich auch so der Bogen zwischen den zwei Kernthemen der Piraten, Datenschutz und Urheberrecht, weil man sieht auch sehr wunderbar an diesem Beispiel, dass da auch die Urheberrechtsindustrie ein massives Interesse dran hat, Einschränkungen der Kommunikationsfreiheit oder Überwachung im Netz durchzusetzen, um eben ihr veraltetes Geschäftsmodell ins digitale Zeitalter hin zu retten, auf Kosten der Nutzer. Und das führt im Endeffekt auch dazu, dass es da eine ganz starke Lobby gibt, die sich gegen Datenschutz auch einsetzt und auch bei Parlamentariern auf EU-Ebene regelmäßig auf der Matte steht. Und da muss man einfach ganz klar sagen, dass wir da die Priorität setzen müssen, eher auf ein neues Geschäftsmodell hinzuarbeiten, was vielleicht auch mal die Urheber vernünftig entlohnt und nicht nur die großen Verlage und die großen Labels, anstatt da einfach zu sagen, ja, dann müssen wir die Grundrechte halt einschränken, das ist ja nicht so schlimm, denn das wird momentan gemacht. Und da sieht man einfach, dass diese zwei Themen, die auch Kernthemen der Piraten sind, halt einfach auch in vielen Bereichen ganz eng miteinander zusammenhängen und es da auch Sinn macht, da auch zusammen dran zu arbeiten. Denn in dem Moment, wo wir sagen, nee, Überwachung ist unverhältnismäßig und gleichzeitig nochmal die Forderung aufzustellen, ja, wir brauchen einfach auch ein neues Urheberrechtsgesetz, wir brauchen eine neue Struktur beispielsweise bei der GEMA, wir brauchen eine andere Entlohnungsstruktur, die nicht auf Kosten der Nutzer stattfindet, macht da totalen Sinn. Es macht vor allem das total Sinn, wenn die Piraten das mal so kommunizieren würden nach außen, dass das diese Kernthemen nicht völlig abgehoben sind, sondern dass es wirklich an die Substanz der Demokratie geht. Das finde ich mal eine richtig gute Sache, weil viele denken, ach, die Kernthemen, das ist doch irgendwie ganz abseits. Ich habe gerade noch einen Link zu einem Flyer von der DigiGuest verlinkt, wo sie eigentlich recht anschaulich verdeutlichen, was die Packet Inspection in der Offline-Welt bedeutet und das eigentlich recht gut erklärt haben. Jetzt haben wir eine Wortmeldung von Miki. Miki? Miki zur Information, bitte. Miki, bitte. Dann der Düsi. Ah, der Miki ist da. Gut. Entschuldigt, Leute, ganz kurz. Also zunächst mal, ich würde gerne dem Stefan dir etwas erzählen und zwar. Viele Leute haben das so eine Auffassung, ja, ich habe nichts zu verbergen, also fürchte ich mich nicht. Das ist erstmal eine falsche Herangehensweise, denn wer nichts zu verbergen hat, der muss auch nicht überwacht werden. Das sollte eher so das neue Motto sein. Des Weiteren wollte ich noch kurz was dazu sagen zum Thema der größten Datensammlung in Deutschland, zu der GEZ. Da hat der Harry recht, allerdings geht diese Geschichte viel weiter. Die GEZ erstellt nämlich noch nicht in solchem Maße Profile, Benutzerprofile, Nutzerprofile, Userprofile, wie zum Beispiel Facebook oder andere Datenkraken. Und ich wollte noch am Schluss auf etwas verweisen, und zwar vor einem Monat im Dezember hat der Chaos Computer Club in Deutschland getagt. Einer der Hauptgäste oder der, ich sag mal, Premium-Gäste war der Jacob Applebaum mit seinem Vortrag Not My Department. Und allerdings sind da Englischkenntnisse Voraussetzung. Ich schicke euch mal den Link. Das hat auch hier mit dem Thema was zu tun und er geht noch viel weiter. Also ich bin auf diesem Thema ziemlich gut informiert. Viel Neues habe ich heute nicht gehört. Allerdings, was er erzählt, das sprengt noch den Rahmen. Ich nenne ganz kurz mal einen Aspekt, und zwar jeder von uns kann aufgrund der Tatsache, dass unser Leben endlich ist, auch nur eine endliche Anzahl von Daten produzieren. So gesehen kann man rein mathematisch einschränken, wie groß unser Profil aussehen wird, wenn man darunter noch berücksichtigt, was letztendlich interessant ist. Und demnach kann man also ganz einfach für jeden Bürger auf diesem Planeten, also eine Datenbank erstellen, die für jeden Bürger auf diesem Planeten mit seiner Geburt letztendlich angelegt wird. Und er spricht dieses Thema auch an. Und es gibt bereits sogar Pläne für solche Geschichten. Ich schicke euch mal den Link. Kannst du den Link bitte auch ins Pad stellen? Also die Packet Inspection ist auf jeden Fall ein Thema, was auch in der öffentlichen Debatte aus meiner Sicht überhaupt nicht ausreichend beleuchtet wird. Die Packet Inspection bedeutet, dass Telekommunikationsanbieter oder auch andere Behörden reingucken können in den Datenverkehr. Und zwar ist es so, dass wenn ich übers Netz kommuniziere, dann kommuniziere ich in Datenpaketen. Und die Packet Inspection meint eine Technologie, wo diese Pakete ausgepackt werden, bevor sie den Empfänger erreichen. Das heißt, wenn ich eine Mail schicke, kann jemand, der sich dazwischen schaltet, dann das Paket aufmachen, reingucken, was schreibt die Katha, okay, und kann das vielleicht auch kopieren. Und da gibt es mittlerweile Anbieter, die das vermarkten, also da gibt es so Hardware, Software-Tools, die werden dann auch gerne in Unrechtsregime exportiert und werden aber auch zum Teil in westlichen Staaten angewandt, wo dann bei den Anbietern einfach so ein kleines Ding installiert wird und das erlaubt Leuten direkten Zugriff auf die Kommunikation. Und das ist natürlich ein massives Problem. Das ist aus meiner Sicht nichts weiteres als die totale Überwachung des Internets. Und es ist ein Unding, dass da einfach zugelassen wird, dass solche Dinge überhaupt exportiert werden und vielleicht dazu führen, dass Leute an die Wand gestellt werden, auch Blogger in anderen Regimen verfolgt werden und verhaftet werden, aber auch, dass das total unkritisch gesehen wird, dass das auch im europäischen Raum benutzt wird. Und da hängt auch wieder die Urheberrechtsindustrie zum Teil mit drin, denn in dem Moment, wo in Pakete reingeschaut werden kann, ob jetzt in der Tiefe, sage ich mal, das alles erfasst werden soll oder halt auch nur die Datenkategorie. Beispielsweise kann dann auch geschaut werden, okay, das ist jetzt beispielsweise ein Torrent-Datei, das könnte eine Urheberrechtsverletzung sein. Da hat die Urheberrechtsindustrie natürlich ein massives Interesse dran, mehr zu überwachen. Und da gibt es auch einige Anbieter von Internetdiensten, also Providern, die halt das auch unkritisch sehen und die sagen danach, wir brauchen diese Technologie, um unser Netzwerk zu optimieren und auf die Bedürfnisse der Kunden zuzuschneiden. Das kann aber auch dazu führen, dass nicht nur technische Störungen beseitigt werden, sondern auch beispielsweise dazu führen, dass Netzneutralität verletzt wird. Beispielsweise dadurch, dass ein einzelner Anbieter sagt, so wenn du deinen normalen Vertrag hast, dann kannst du gewisse Dienste nutzen, aber wenn du beispielsweise zu viele YouTube-Videos guckst oder wenn du Torrent-Dateien zu viel nutzt, dann drosseln wir diese speziellen Verbindungen. Und das führt dazu, das kann dazu führen, dass, sage ich mal, ein normales, echtes Netz in Zukunft gar nicht mehr für alle Menschen verfügbar ist, sondern nur noch für die Leute, die es sich leisten können. Und eigentlich sollte es ja so sein, dass jedes Datenpaket gleich behandelt wird, egal ob ich jetzt eine Torrent-Datei habe oder bei YouTube ein Video gucke oder eine Mail schreibe oder mir eine Seite angucke. Und es kann nicht sein, dass beispielsweise dann vielleicht einzelne Unternehmen, wie vielleicht Google, also YouTube, dann Verträge mit Netzanbietern schließen und sagen, ja, mein Paket wirst du aber bevorzugt befördern, weil das wird nämlich dazu führen, dass die Inhalte, wo Geld hintersteht, ja, bevorzugt behandelt werden, beziehungsweise die sich auch übers Netz besser verbreiten können. Und kleine Dienste, vor allem auch von Nutzern selbst gemachte Sachen oder halt auch der Austausch zwischen einzelnen Nutzern, dann halt hinten runterfällt hinter diesen kommerziellen Interessen. Ich würde ganz kurz dazu sagen, das geht sogar so weit, dass du letztendlich einen Internetvertrag abschließt, wo dir Zugangsrechte nur zu bestimmten Datensätzen von bestimmten Unternehmen gewährt wird. Ja, also und der private Verkehr wird ja stark vernachlässigt. Das heißt, du bekommst dann nur noch einen Teil des Internets zur Verfügung, vertraglich zugesichert. Das ist jetzt ja irgendwie klar, dass wirtschaftliche Unternehmen da die Hand drauf ausstrecken, aber das ist ja so ein Sumpf. Gibt es irgendwelche Maßnahmen, die wir ergreifen, so als Piratenpartei, um das mal ein bisschen ins Gespräch zu bringen? Ich lese hier um 20.47 Uhr den Kommentar im Chat von Burgspriet. Letzter Kommentar meiner Offline-Verwandtschaft war, wer nichts Böses vorhat, schreibt Briefe und treibt sich nicht im Internet rum. Ich sehe das bei ganz vielen Leuten und da ist doch, glaube ich, erstmal Aufklärung gefragt, und um Menschen das klarzumachen, was da eigentlich passiert. Ich denke, der beste Winkel, den Leuten Netzneutralität klarzumachen, ist ihnen zu zeigen, was alles im Mobilfunkbereich nicht funktioniert. Dass man nicht skypen kann, dass man keine Peer-to-Peer-Tools nutzen kann, dass man keine Voice-over-IP-Dinge machen kann, dass einzelne Anbieter angefangen haben, Instant Messenger zu sperren, wie Java oder ICQ oder MSN oder auch WhatsApp ist in einigen Netzen gesperrt. Und dass ihnen halt dort recht klar wird, dass man, wenn jemand Internet draufschreibt, auch Internet drin sein muss. Und ja, Holland hat ja ein Netzneutralitätsgesetz verabschiedet. Das EU-Parlament findet Netzneutralität grundsätzlich auch gut. Aber die zuständige Kommissarin, die Frau Nelly Kroes, ist da nicht so der größte Freund von. Deswegen können wir auf der EU-Ebene erstmal nicht viel erwarten. Verschiedene NGOs engagieren sich halt für ein nationales Netzneutralitätsgesetz in Deutschland, um das dann von dort aus Richtung EU zu tragen. In den Niederlanden gab es ja auch den ganz interessanten Fall, dass diese Debatte um Netzneutralität erst dadurch hochgekocht ist, dass ein einzelner Mobilfunkanbieter ein Video erstellt hat, wo er auch explizit geworben hat damit und explizit gesagt hat, so dass jetzt gewisse Dienste dann halt effektiv ausgesperrt werden können. Und das hat sich dann übers Netz massiv verbreitet und dann ist den Leuten klar geworden, so hey, das geht jetzt in meinen Alltag rein, das geht ja überhaupt gar nicht. Und daraufhin ist erst die Netzneutralität so auf der Tagesordnung des Parlaments aufgetaucht. Ansonsten hat sich da überhaupt niemand bemüßigt gefühlt, da aktiv zu werden. Und ich glaube, das ist auch auf jeden Fall der Weg, den wir gehen müssen, da halt auch diesen Alltagsbezug stärker herzustellen. Gelingt uns das als Piratenpartei? Ja, teilweise. Ich glaube, wir müssen da auch auf jeden Fall, sage ich mal, in der Außenkommunikation vielleicht mal klarer darstellen, was das für den Einzelnen wirklich bedeutet. Ich fand das beim Beschäftigten-Datenschutz ganz gut, sage ich mal, dass da auch mal auf der Agenda aufgetaucht ist, dass Datenschutz eben nichts Abstraktes ist, dass es nicht nur was mit Netzthemen zu tun hat, sondern dass es halt auch darum geht, beispielsweise wie das Machtverhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber geregelt ist, dass der Arbeitgeber ja Rechte bekommt, weitgehend offene Videoüberwachung zu legalisieren oder Datenprofile von einzelnen ja, Arbeitnehmern zu erstellen, das munter über Ländergrenzen hinweg mit ausländischen Abteilungen abzugleichen, wo andere Datenschutzrechte gelten. Und ich glaube, den meisten Menschen wird auch dadurch erst klar, wie wichtig das Thema ist, in dem Punkt, wo sie selber immer mehr bestimmte Dienste nutzen, also das Internet oder das Smartphone und so weiter und so fort. Wenn man sich vor 5 Jahren mal in Altersheimen umgehört hat, ja, wer nutzt denn hier das Internet? Da waren es noch nicht so viele wie jetzt. Also mittlerweile geht das quer durch die Gesellschaft. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch mehr klar machen, dass das eine Entwicklung ist, die wird nicht mal umgekehrt werden. Das Internet ist kein Trend. Das Internet ist Realität so, und die wird auch erstmal bleiben und die wird auch immer, also das Netz wird sich immer weiter mit anderen Lebensbereichen vernetzen. Und da nochmal aufzuzeigen, dass es halt auch nicht nur um den Moment jetzt geht, sondern auch darum, wie es in Zukunft aussehen wird, wie in Zukunft auch Geschäftsmodelle aussehen, in Bezug auf Netzneutralität beispielsweise, welche einzelnen Dienste oder welche einzelnen Dinge, die wir jetzt nutzen, in Zukunft vielleicht nicht mehr möglich sein werden. Ja, jetzt habe ich seit ungefähr einer Viertelstunde den Düsi auf der Wortmeldungsliste. Markus, du kommst sofort wieder. Ja, mein Kurzzeitgedächtnis, Aufmerksamkeitsspanne. Nee, einen halben Schritt nochmal zurück. Wir schauen immer so auf die bösen Social Networkings wie Twitter oder Facebook oder so. Letztendlich ist die Teilnahme daran sogar noch freiwillig. Während wir mittlerweile durch die GEZ, beziehungsweise heißt ja jetzt Beitragsservice, gezwungen werden können, per Ordnungsgeld unsere Daten dort proaktiv einzupflegen. Also das heißt, wenn du deine Daten nicht aktualisierst von dir aus bei der GEZ, kannst du mit einem Ordnungsgeld belegt werden. Da hat der Beitragsservice hoheitliche Kompetenzen. Und jetzt kommt's. Im Datenschutzbericht der GEZ 2010, das ist der aktuellste, den wir auftreiben konnten, ist eine PDF-Seite groß, in dem uns die GEZ weismachen will, dass es bei 60 Millionen Datensätze gerade mal 900 Verfahren gegeben hat, die alle positiv beschieden worden sind. Vorgang als Vergehen irgendwie eingestuft, was ich für sehr unglaubwürdig halte. Da steht aber in einem Nebensatz ganz hinten quer links drin, dass 37% Anfragen über die Gesamtsumme von öffentlichen Kassen gekommen sind, sprich Finanzämtern und Ordnungsämtern. Also wenn man jetzt mal den Rückschluss zieht, so du angenommen, du hast jetzt mal deine Knöllchen nicht bezahlt oder wie auch immer und du willst jetzt nicht unbedingt dein Konto offenlegen gegenüber der gegen der Stadtkasse und zahlst da bar ein oder wie auch immer, aber die GEZ dich zwingen kann, per Ordnungsgeld diese Daten rauszurücken und diese wiederum, die auf Anfrage an die entsprechenden öffentlichen Stellen weitergibt, dann läuft es mir kalt den Buckel runter, weil wie gesagt, bei Facebook habe ich ja noch eine Datenhoheit über meine Informationen. Ich kann für mich selber entscheiden, ob ich da mitmache und wenn ja, in welchem Rahmen und was ich da von mir preisgebe oder auch nicht. Aber hier sind wir Zwang unterworfen, geschickt versteckt, unsere Daten preisgeben zu müssen, ohne eine letztendlich reelle Chance zu haben, zu entscheiden, ob ich das will oder nicht. Wir wissen alle, ein Ordnungsgeld, wenn es mal erhoben worden ist, wenn man dem nicht Folge leistet, kann man durchaus auch in Erzwingungshaft dafür gehen. Das ist ein Punkt, den wir uns jetzt ganz, also die Piraten meine ich jetzt natürlich, ganz krass auf die Fahnen geschrieben haben, wo wir auch jetzt in nächster Zeit drauf hinweisen. Ich habe da auch schon mal ein, zwei Mal getwittert dazu. Das finde ich sehr, sehr bedenklich. Ich will das nicht werten, was jetzt bedenklich ist, aber das finde ich wirklich richtig hart. So, jetzt wollte der Markus, den wir vorhin reingegrätscht sind. Ich würde vorher gerne noch die Kine begrüßen. Die ist da und ist auch so kurzfristig eingesprungen. Hallo Kine. Achso, vielleicht kann die Katha besser auf den Riesenberg antworten. Ja, also genau dieses System ist ja schon ein Problem, sag ich mal. Also das ist genau das, was ich damit meinte, als ich sagte, wenn Daten da sind, werden sie auch benutzt werden. So. Und im Zweifel ist es aus meiner Erfahrung im Bereich Datenschutz, aber auch Verbraucherschutz so, dass die wenigsten Betroffenen da den Weg zum Anwalt suchen. Ich meine, der hat schon die Muße, entweder sich da rechtlich gegen zu wehren, beziehungsweise sich da auch darüber zu informieren, was für Daten wurden da gesammelt, an wen wurden sie weitergegeben, das macht der Einzelne nicht. Und momentan ist es halt auch so rechtlich, dass ich erstmal anfragen muss, um herauszufinden, wer hat eigentlich welche Daten über mich. Und ja, das ist ein riesiger Aufwand, den betreibt der Einzelne einfach nicht. Und da müsste man eigentlich so aus meiner Sicht schon das halt umdrehen, dass sowohl der Staat als auch die Wirtschaft mir gegenüber verpflichtet sind, mir zu erklären, warum sie diese Daten haben und warum muss ich da hinterherrennen, um herauszufinden, wer was hat und ja, im Zweifel mich da auch erstmal rechtlich gegen wehren kann. Aber dieser Austausch, der findet auch in allen möglichen anderen Bereichen statt, wo Daten erstmal da sind. Das ist halt auch so ein Problem, sage ich mal, was ich bei der Vorratsdatenspeicherung sehe. Im ersten Schritt wird argumentiert, ja, wir wollen das nur für schwerste Straftaten haben. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht nochmal klargestellt, dass es für andere Dinge nicht benutzt werden soll. Aber man kann sich sicher sein, dass sobald Daten da sind, auch die entsprechenden Lobbyisten auf der Matte stehen werden und da nochmal versuchen werden, auf bestimmte Daten Zugriff zu nehmen. Da kann man, also das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und von daher ist da, glaube ich, die Daten, also die Devise Datensparsamkeit das Vernünftigste. Insbesondere wenn es um Daten geht, die bei staatlichen Behörden lagern. Ja, also da gibt es auch so eine Doppelmoral. Also die Gesetzgeber sagen immer, ja, wir müssen jetzt das böse Facebook regulieren, aber wenn wir es selber machen, ist ja alles in Ordnung. Also ich sehe schon, dass bei Diensten, wo man sozusagen pflichtmäßig Daten anliefern muss, also GEZ, Meldeamt etc., dass dort viel strengere Regeln herrschen müssen, weil ich mir ja selber nicht auswählen kann, ob ich dort Daten angebe oder nicht, sondern weil der Staat mich per Gesetz dazu verpflichtet, dort Daten zu speichern. Auf der anderen Seite ist es auch nicht so, dass Facebook ja nicht nur Daten speichert, wenn du das da freiwillig angibst, sondern Facebook nimmt ja auch immer sehr gerne Daten an, wenn andere Leute Daten über dich preisgeben, sei es durch das Tauschen von oder Hochladen von den Adressbüchern oder das Mitschneiden der eingeblendeten Like-Buttons. Dort werden ja auch schon Profile angelegt von Nichtmitgliedern. Im Übrigen wird auch sozusagen die Datenweitergabe durch Dritte gefördert, durch die Funktionen wie jemanden in einem Foto markieren oder jetzt neuerdings diese Spotted-Seiten, damit man sozusagen auch gegen den Willen eines Users Informationen über ihn preisgeben kann. Also da ist Facebook auch recht clever, um sozusagen Informationen von dir zu bekommen, ohne dass du es möchtest. Und bei Facebook und Google ist es ja auch nicht, also aus meiner Sicht nicht ganz so, dass es ja so super freiwillig ist, ob man sich bei diesem Dienst anmeldet oder nicht, ob man diesen Dienst nutzt oder nicht. Denn wenn man sich das Netz mal anschaut, ist es ja schon so, dass Google und Facebook so ganz besondere Akteure sind. Das sind nämlich Monopolisten. Google hat im Bereich Suchmaschinen ein absolutes Monopol, im Bereich Videodienste mit YouTube auch ein sehr starkes Monopol. Facebook hat im Bereich sozialen Netzwerke aus meiner Sicht auch mittlerweile ein Monopol. Es gibt zwar noch andere Dienste, die sind aber verschwindend gering da. Und jetzt mal so auf den Alltag zurückzukommen. Als ich studiert habe, wir haben eine Fachschaft gegründet. Und da gab es die Überlegung, wir machen jetzt so ein bisschen Datenaustausch in Bezug auf Prüfungen und Koordinierung der Fachschaften und so weiter und so fort. Und da gab es ganz viele Leute, die gesagt haben, so ja, lass das doch auf Facebook machen. Da sind wir ja eh alle. Habe ich natürlich nicht ganz so positiv gesehen. Ich habe gesagt, naja, könnt ihr gerne machen, dann bin ich nicht dabei. Ich werde mich bei Facebook nicht anmelden. Und ich habe dann eine offene Plattform gebaut, ein Forum und ein Wiki, wo dann halt Inhalte ausgetauscht werden können. Aber ich glaube, die meisten Leute, wenn sie in der Situation sind, die geben dann einfach nach und sagen, okay, dann melde ich mich dann halt an und dann, ja, wenn es halt nicht anders geht. Und mittlerweile gibt es sogar spezielle Programme von Facebook, die sich an Schulen richten. Das heißt, es wird an Schulen Werbung dafür gemacht, dass man Unterricht über Facebook koordinieren kann, dass man Sachen über Facebook austauschen kann. Und das ist natürlich ein massives Problem, wenn da quasi einzelne Schüler oder halt auch Studis in so einen Zugzwang gesetzt werden, um an Projekten teilnehmen zu können, muss man jetzt bei Facebook eintreten. Und eigentlich ist es ja so in der Wirtschaftstheorie, dass bei Monopolen grundsätzlich ein Problem besteht und da ist das Kartellamt für zuständig. Monopole führen nicht dazu, dass die Rechte von Verbrauchern gestärkt werden, ganz im Gegenteil, weil wenn ein Monopolist da ist, dann diktiert er erstmal die Regeln. Und im Bereich Internet wird da aus meiner Sicht einfach wird da einfach verschlafen, da Regeln aufzustellen, auch wehrhafte Regeln, die verhindern, dass gerade es dazu kommt, dass ein Einzelner die Regeln diktieren kann. Weil im Zweifel, also wir haben es ja auch in den letzten Jahren sehr stark erlebt, Facebook hat immer weiter die Geschäftsbedingungen geändert, immer mehr Datenaustausch etabliert, immer mehr Zugriff auf Daten und immer weniger Datenschutz und die meisten Nutzer wollen das nicht. Wenn man die Nutzer fragt, möchtest du das, sagen sie nein, aber sie haben halt nicht die Wahl. Sie haben nur die Wahl, entweder bleibe ich bei Facebook und da sind halt auch all meine Freunde oder vielleicht auch Projekte oder Gruppen, an denen ich mitarbeite, oder ich melde mich ab. Und sie haben halt nicht die Möglichkeit zu sagen, ich bleibe da, aber nur, wenn das und das und das nicht gemacht wird. Und das ist halt ein richtig krasses Problem. Und bei der Datenschutzgrundverordnung wird unter anderem vorgeschlagen, dass man ein Recht auf Datenportabilität bekommt. Das heißt, man bekommt das Recht, die Daten aus einem Netzwerk oder einem Dienst in der maschinenlesbaren Form rauszuziehen. Und das würde auch hoffentlich dazu führen, dass auch die Konkurrenten, sage ich mal, in dem Bereich, die vielleicht datenschutzfreundlicher sind, mehr einen Fuß in die Tür bekommen. Weil wenn ich die Möglichkeit habe zu sagen, nicht nur ich melde mich ab, sondern ich ziehe um mit all meinen Daten, die ich habe, mit all meinen Kontakten, die ich habe, in ein Netzwerk, was datenschutzfreundlich ist, dann könnte man auch viel mehr Druck auf ein Unternehmen aufbauen von Seiten der Nutzer, dass man sagt, so, also entweder änderst du das oder wir ziehen um, weil die Kosten für mich umzuziehen sind nicht so groß, als wenn ich mich ganz abmelde. Ich sag mal, wir tun aber auch nicht wirklich was dafür, dass zum Beispiel Jugendliche da eine gewisse Sensitivität entwickeln. Also wenn ich hier meine zwei angucke, ne, 16 und 18, denen brauche ich mit so einem Thema irgendwie überhaupt nicht zu kommen. Die hören da gar nicht zu. Da gibt es, glaube ich, auch noch ein bisschen Ausbildungsbedarf. Ich glaube, der Halbe, er hatte sich gemeldet. Yep. Im Prinzip habe ich zwei Dinge an sich. Das eine ist ja die Sache, wenn der Staat Daten sammelt, da wird das ja immer, das weckt ja auch Begehrlichkeiten, da wird ja immer abgewiegelt, auch gerade von denen, die das befürworten, nach dem Motto, ja, nur nach richterlicher Zustimmung, und da haben wir auch Gesetze entsprechend, nach denen die Daten nur weitergegeben werden dürfen, da müssen sich die Unternehmen dran halten. Der Punkt ist aber, es gibt nun mal auch Institutionen, die haben da eventuell wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich auch Begehrlichkeiten daran, und denen waren Gesetze bisher immer egal. Also da spreche ich jetzt hier von ausländischen Geheimdiensten oder der organisierten Kriminalität. Also wir können uns auch sicher sein, vielleicht sollte man auch mal in die Richtung argumentieren, gegen die vor allem, ja, was soll's denn, ich habe ja nichts zu verbergen, ich tue nichts Böses. Ich meine, es kommen ja halt, wenn der Staat an die Daten rankommt, der deutsche Staat, da kommt da auch die CIA ran, da kommt der Mossad ran, da kommt der KGB-Nachfolger ran, da kommt der chinesische Geheimdienst ran, da kommt die Mafia daran ran. Und da muss man halt auch mal so sehen, ja, wenn ich so ein Mafia-Boss wäre, ich könnte zum Beispiel auch mit neuen Daten aus der Vorratsdatenspeicherung rauskriegen, mehr oder weniger. Ja, wer von meinen Leuten könnte denn jetzt hier einem von der Polizei eingeschleuster sein? Oder ich kann zum Beispiel auch, wenn es eine zentrale Datenbank zum Beispiel gäbe, mit den Fingerabdrücken aller Bürger. Ich meine, wie will man denn damit noch ein Zeugenschutzprogramm aufrechterhalten? Und alles solche Dinge. Das ist das eine. Und das zweite, was ich sagen wollte, das zieht mal halt so in die Richtung jetzt ein anderes Thema, das zieht so Richtung Facebook. Und ja, die Leute müssen bei Facebook sein. Und ich sehe auch recht so, das ist in der Tat so ein Problem, halt, dass es da so eine Art Zwang gibt. Ich vergleiche das so ein bisschen mit einem Nichtraucherschutzgesetz. Da war es ja auch immer so die Argumentation da gewesen, ja, auch wenn man sich nicht dem Passivrauch aussetzen möchte, dann hat man ja trotzdem so das Recht, mehr oder weniger halt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, und deswegen müssen halt in Diskotheken, in Kneipen, in Cafés halt, darf da halt nicht geraucht werden. Und ich meine, selbst als Raucher akzeptiere ich das ja mittlerweile. Aber genauso muss man das aber auch halt andersherum sehen, dass man halt auch so das respektieren muss, dass auch Leute eine gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden muss, die halt kein Datenzeugnis haben wollen. Stefan? Ja, ich würde vorschlagen, dass man vielleicht Facebook demokratisieren sollte, dafür einen staatlichen Fonds auflegt oder einen europäischen, also internationalen Fonds, irgendwas, eine Pledge Bank oder sowas einrichtet und dann 51% oder so der Facebook-Aktien vielleicht aufkauft und das einfach versucht zu demokratisieren, dann wäre der Staat oder die öffentliche Hand so Hauptanteilseigner und damit, ne, könnten die da massiv ein Wort mitsprechen. Und das hätte einen Vorteil, ich müsste jetzt zum Beispiel nicht zu Geraspora oder so wechseln, oder Diaspora, und hätte meine, also könnte die Freunde dann auch, wo man so angesammelt hat, alle Serverstand halt so beibehalten. Aber das muss ich eben dann nicht komplett kommerzialisieren, dann unter Ausschluss der öffentlichen Mitwirkung. Also nur noch das Privatinteresse und dann noch mehr Werbung und Datenschutzrisiken da überhand nehmen, sondern man hätte wirklich die, müsste dann eigentlich abgestimmt werden, also innerhalb der EU wäre zum Beispiel auch ein ganz guter so ein Ausschuss, der sich dann bilden kann, um dann Bürgerinteressen da durchzusetzen. Danke. Obwohl dazu muss ich sagen, ich würde mir überhaupt nicht gerne wünschen, dass der Staat 51% an Facebook hält, wenn dann wäre es ja so, dass beispielsweise, wenn der Staat jetzt Daten von Facebook haben will, er selber in Mehrheitsbeteiligung entscheiden kann, ja, das ist kein Problem. Und für mich wäre das ein riesiges Problem, wenn es so wäre. Ganz davon abgesehen, die Überlegung, Facebook-Aktien zu kaufen, um das System zu ändern, die gab es auch an unterschiedlichen Stellen. Das Problem ist, an 51% kommt man eh nicht ran, denn ja, so viel Prozent wurden gar nicht, also so viele Anteile wurden gar nicht so zum freien Verkauf, sage ich mal, gestellt. Und außerdem wäre es ein riesiges Budget. Ein Grundproblem, was bei solchen Netzwerken generell besteht, ist es, dass es sich immer um zentrale Datensammlungen handelt. Das heißt, entweder hat diese zentrale Datensammlung dann Facebook oder aber dann vielleicht ein Staatsunternehmen oder wer auch immer, aber irgendjemand hat dann diese zentrale Datenbank und hat zentral Zugriff. Das ist ein strukturelles Problem und da gibt es einzelne Initiativen, die an neuen sozialen Netzwerken forschen, die dezentral funktionieren, dass die Menschen einen eigenen Server betreiben. Das heißt, das ist so ein bisschen die Internet-Idee, nochmal so weitergedacht auf den Bereich soziale Netzwerke, dass da jeder Herr seiner eigenen Daten ist und selber entscheiden kann, wer sich mit wem verbindet und es eben keine zentrale Stelle gibt, die in irgendeiner Weise da kontrollieren, zensieren oder verändern kann. Und ich glaube, das ist die Entwicklung, also das ist die Stoßrichtung, in die man auch so im Bereich Forschung gehen muss, dass man mehr Geld steckt in die Erforschung von dezentralen sozialen Netzwerken, die vielleicht auch noch verschlüsselt sind, so dass man mit Packet Inspection ja auch nicht weiterkommt, sondern dass das wirklich ein sicherer Raum ist für Kommunikation. Und da hat der Fürgut, also Digital Courage, jetzt seit neuestem so eine Initiative gemacht, Social Swarm nennt die sich. Die haben sich mal unterschiedliche Softwarelösungen angeguckt für soziale Netzwerke und wollen da auch vielleicht mal so einen konkreten Aktionstag machen, dass man zum Wechsel aufruft, wenn man ein ausgereiftes System findet, was eben allen Kriterien entspricht, die es da so gibt. Und ein Kriterium, was mir persönlich wichtig wäre, wäre diese Dezentralität, weil wenn man eine zentrale Stelle hat, dann ja, gibt es immer jemanden, der die Regeln diktieren kann, da gibt es immer ein Monopol. Und wenn man beispielsweise eine freie Software hätte, wo auch jeder in den Code reingucken kann, was da jetzt eigentlich mit den Daten passiert und wenn jeder wirklich so seinen eigenen Teil vom Netzwerk betreibt, dann ist das wirklich Netze in Nutzerhand. Und das ist eigentlich auch die Idee des Internets. Warum kann man das nicht auch auf soziale Netzwerke erstrecken? Ja, bereits 2011 hat Facebook eine eigene Initiative gestartet, um sich dieser Problematik anzugehen. Und zwar haben die den Nutzern zwei verschiedene Versionen von AGBs vorgelegt. Das waren höchst komplizierte juristische Texte in Englisch, über die die User dann abstimmen sollten. Abgestimmt haben irgendwas mit 0,03 Promille. und das Ganze ist in die Hose gelaufen. Bei Google hat man über Google Plus Hangouts versucht, mit den Usern zu kommunizieren. Man hat Videokonferenzen mit den Usern eingerichtet, um sich da der Problematik anzunehmen. Das fand ich sogar relativ konstruktiv, sage ich mal. Aber das reicht natürlich nicht. Ich wollte nur erwähnen, dass diese Netzwerke versuchen, sich da mit diesen Problemen auch zu befassen, aber aus eigener Kraft können sie das nicht tun, weil da ganz klar ein Interessenkonflikt besteht zwischen den Gewinnen, die aus unseren Daten generiert werden, und unseren Rechten. Man muss es, glaube ich... Oh. Katja, bitte. Aber man muss sich, glaube ich, auch immer wieder vor Augen halten, dass Facebook und Google eben, also Google ist kein Dienstleister für eine Suchmaschine in erster Linie, genauso wenig wie Facebook in erster Linie ein Betreiber eines sozialen Netzwerkes ist. Deren Gewinn wird zu 90% mit Werbeeinnahmen generiert. Und diese Werbeeinnahmen werden zu großen Teilen damit generiert, dass eben personenbezogene Daten ausgewertet werden, dass Nutzerprofile angelegt werden, dass Nutzer getrackt werden. Und da ist ein immenser Interessenskonflikt da, denn das ganze Geschäftsmodell basiert eigentlich nur auf diesen Daten. Und das ist eben mittlerweile keineswegs ein kleiner Markt mehr, sondern das sind Milliardenbeträge, die da umgesetzt werden, einfach nur mit personenbezogenen Daten. Und von daher warne ich auch immer wieder davor, überhaupt zu sagen, dass Facebook halt ein Betreiber eines sozialen Netzwerks ist. Genauso wenig wie Google Suchmaschinen betreibt. Nee, das sind Werbeunternehmen, das muss man ganz klar sagen. So, jetzt würde ich den Zombie nochmal vorlassen und danach würde ich ganz vorsichtig wieder zum Aktionstag zurücklenken, weil da sollten wir uns ja in irgendeiner Weise beteiligen, oder da wollt ihr ja hoffentlich noch ein bisschen aufrufen dazu, was Spannendes zu machen. Aber erstmal der Zombie. So, ganz kurz vielleicht, die Katharina hat jetzt ja einen Punkt schon angesprochen, der mir nochmal wichtig ist, es ist das Thema Verschlüsselung. Also es gibt ja heutzutage schon die Möglichkeit, dass man sich im Netz dieser Überwachung teilweise entzieht. Sei es, weil man E-Mails verschlüsselt mit PGP, weil man die Verbindung verschlüsselt mit SSH und SSL oder weil man eben mit Tor seine IP-Adresse anonymisiert. Und diese Möglichkeiten kann man natürlich anwenden, um sich im Netz der Überwachung teilweise zu entziehen. Und da ist in letzter Zeit auch dieses Folgendes entstanden, und zwar eine australische Internetaktivistin hat diese so eine Bewegung ins Leben gerufen, nennt sich Crypto Party. Und bei diesen Veranstaltungen ist es halt so, da werden dann eben so im lokalen Hackerspace oder bei der Linux User Group so ein Crypto Party Abend gemacht, wo man sich die, man den Leuten halt zeigt, wie sie das machen können, wie sie Verschlüsselung einsetzen können, um ihre Privatsphäre zu schützen. Ich werde einfach mal den Link in den Channel posten und ins Patch schreiben. Ja, das ist eine schöne Kampagne, um ein bisschen aufzuklären und zu verbreiten. Es ist aber meiner Meinung nach auch nicht wirklich massentauglich. Und es ist, glaube ich, viel besser, sich dafür einzusetzen, dass es keine Überwachung gibt, als dass man den Leuten beibringt, wie sie sich verteidigen müssen. Also da ist, glaube ich, das Ziel als Partei, glaube ich, eher, dass man die Überwachung einschränkt. So, jetzt bitte wieder zurück zum Aktionstag, weil das ist ja nun mal eine Gelegenheit für uns, uns als Partei mal nach außen wieder mit einem Thema darzustellen, was möglicherweise ein bisschen anders gelagert ist als das, mit dem wir sonst in der Presse sind. Erzählst du was über den Aktionstag, Katha? Also über den Aktionstag selber, nicht über die Ursachen? Gibt's einen Link zum Aktionstag? Ja, steht im Pad ganz oben als allererstes. Ja, ich würde da, glaube ich, die Kine bitten, da ein bisschen was zu erzählen. Die Kine ist ja jetzt auch vor Ort, wie ich sehe. Ja, ich schaue mal, ob meine Technik funktioniert. Was soll ich sagen? Also am 23.02. wird der Aktionstag für deine Privatsphäre stattfinden. Ursprünglich aufgerufen hat Anonymous. Was soll ich sagen, es ist ein internationaler Tag. Mittlerweile gibt es in, ich glaube, 24, 25, 26 Städten Events, die stattfinden. Das sind nicht immer nur Großdemonstrationen, sondern auch ganz viele kreative Aktionen, die stattfinden. Und ja, das geht einfach um unsere Kernthemen. Also mehr als das geht eigentlich gar nicht. Und ich fände es sehr traurig, wenn Piraten sich dort nicht mit befassen würden. Momentan sieht es so aus, dass zum Beispiel die Piraten Bremen dabei sind, die Piraten Hamburg, in Stuttgart wird etwas geplant und auch in Dortmund. Wie nur drei Locations? Ja, das ist relativ wenig zurzeit noch. Ich hoffe, dass es noch mehr wird. Was soll ich sagen? Also wie gesagt, man muss nicht immer gleich Großdemonstrationen planen, sondern es ist auch sicherlich eine ganz tolle Aktion. Also zum Beispiel wurde vorgeschlagen, mit irgendeinem Pappsarg quer durch die Innenstadt zu laufen, auf dem dann draufsteht, deine Unschuldsvermutung oder ähnlichem. Also es gibt ganz tolle Aktionen, die man planen kann, auch mit ganz wenig Leuten, die sicherlich auch viel Aufmerksamkeit erregen. Jetzt bin ich immer gespannt, wenn ich am 23.02. irgendwo durch die Stadt laufe und irgendjemand fragt, ob er weiß, was heute irgendwie Aktionstag für Datenschutz ist, ob das irgendeiner mitkriegt. Ach, es ist doch schade. Das Problem ist, dass offensichtlich zurzeit, jetzt gerade nach den Wahlen in Niedersachsen, sehr viele Leute einfach ausgepowert sind. Wir verschenken da wirklich Chancen. Das heißt, das geht da um ganz viel. Das geht wirklich explizit um unsere Kernthemen. Und ja, das ist, wie soll ich das ausdrücken? Ich versuche es mal ganz diplomatisch. Das ist saupeinlich, wie wenig Piraten sich damit jetzt eigentlich aktuell beschäftigen wollen. Wir haben jeden dritten Samstag in Siegen sowieso Stand. Und dann es ist genau der Samstag, wo wir Stand haben. Wir müssen ja unbedingt was machen. Gibt es da Flyer zu? Also es gibt Flyer, das heißt, es wird alles im Protestwiki momentan gesammelt. Das heißt, es gibt aktuell Index-Flyer zum Beispiel und alles, was du noch dazu finden kannst, pack einfach ins Wiki und wir sammeln zurzeit, dass einfach nicht das Rad immer auch wieder neu erfunden werden muss. Also zum Beispiel die Piratenpartei Norwegen, die hat heute zugesagt, auf jeden Fall dabei zu sein. Das wird jetzt noch irgendwie so eine Spam-Welle in den nächsten Tagen losgehen. Ich bin gespannt, wer noch alles mit dabei sein wird. Ich hoffe, dass so ein paar Leute wirklich einfach mal so, wie soll ich sagen, den Arsch hochkriegen und tatsächlich etwas machen. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass INDECT Ende dieses Jahres tatsächlich schon einsatzfähig ist und dass es auch so viele andere Themen gibt, wo wir tatsächlich mal irgendwie wirklich anfangen sollten, aktiv zu werden und uns nicht ständig nur mit uns selber zu beschäftigen. Das ist so schade. Also ihr müsst einfach mal gucken auf protestwiki.de, schon allein auf der Startseite, da stehen so viele Themen, da kriege ich einfach eine Gänsehaut dabei. Und ich finde es sehr traurig, wie wenig wir als Piraten da dagegen machen. Das ist bitter. Am 23. bin ich nicht da, sonst würde ich garantiert was machen. Aber was haben wir denn für Möglichkeiten, Leute da zu bewegen? Was hast du für Möglichkeiten? Das heißt, du kannst die Leute über diesen Informationstag informieren, du kannst über das Wiki informieren, du kannst sagen, da gibt es Material und du kannst sagen, geh einfach los. Und es gibt zum Beispiel auch in vielen Städten einfach ganz banale Paperstorms. Das heißt, Paperstorms bedeutet, dass sich einfach eine Handvoll von Leuten treffen, die dann möglichst auch noch irgendwie von ihrem eigenen Taschengeld oder von ihrem eigenen Geld irgendwelche Flyer gedruckt haben. Und wenn es schwarz-weiß ist, das ist völlig egal, aber die einfach aus Spaß ein paar Stunden losziehen und Flyer verteilen und Leute informieren zu den Themen, die uns am Herzen liegen. Und wenn in der Nähe einfach nichts geplant wird, dann kann man auch gerne bei uns, also beim Protestwiki zum Beispiel, anfragen und nach Kontakt suchen und sagen, ich hätte Interesse dran und ich möchte da gerne was machen, da findet nichts statt, bitte meldet euch bei mir und da werden sich sicherlich ein paar Leute immer wieder finden, die dann auch gerne mitmachen. Ja, man kann den Tag natürlich auch dafür nutzen, dass man auch im Netz versucht, vorher oder während des Tages darauf aufmerksam zu machen, warum Datenschutz immens wichtig ist für uns. Und das kann durch verschiedene Formen passieren. Beispielsweise, wenn sich jemand gut mit Videotechnik auskennt, dann gerne sofort damit anfangen, so ein Mobilisierungsvideo zu planen. Also das können wir super gebrauchen. Oder wenn sich jemand mit Design auskennt, helft uns Flyer zu gestalten oder kleine Banner, die sich Leute in ihren Blogs einbinden können. Das ist eine super Hilfe, wenn jeder einfach ein bisschen das beiträgt, was er am besten kann. Auch wenn jemand vielleicht am 23. keine Zeit hat, vor Ort zu sein. Es gibt vorher auch einen ganzen Haufen Arbeit, wo man mithelfen kann. Ob es jetzt einfach nur daraus besteht, dass man einfach seinen Freunden Bescheid sagt, was an diesem Tag passiert. Vielleicht findet sich ja da jemand, der mitmachen will. Oder wenn man vielleicht ein bisschen was designt. Oder wenn man vielleicht ein kleines Video dreht oder einen kleinen Text schreibt. Ja, jede Hilfe ist auf jeden Fall willkommen. Gibt es irgendwie eine Arbeitsgruppe, eine Projektgruppe, die hier im Mumble unterwegs ist, wo man dazu stoßen kann? Zurzeit eher nicht. Das heißt, zurzeit läuft das alles relativ chaotisch. Und zwar aus dem Grunde, was soll ich sagen? Das ist so dieses Typische. Keiner tut was, irgendjemand muss anfangen. Wir sind damit angefangen und jetzt gibt es erstmal das Protest-Wiki, wo eben ganz viel reingepackt werden kann. Es gibt eben diesen Twitter-Account, worüber die Kontakte hergestellt werden können. Und ja, das heißt, wir werden sicherlich anfangen, nächste Woche nochmal eine Mumble-Konferenz machen für die Leute, die eben auch nochmal Informationen benötigen. Das wird dann über diesen IGP 2013-Account bekannt gegeben über Twitter, wann das Ganze stattfinden wird. Grundsätzlich ist es aber natürlich eine ganz klare Piratensache eigentlich. Wer was kann, der macht einfach etwas und wir haben Wiki da. Das heißt, jeder kann das machen, woran er Spaß hat und hat auch die Möglichkeit dazu. Toi, toi, toi. Zombie, wolltest du noch was sagen? Ja, ich wollte noch eben auf das Pad hinweisen, was ich da gepostet habe. Es gibt offenbar dort ein Pad von Anonymous, wo für die verschiedenen Städte auch diese Paperstorms und Aktionen eingetragen sind. Das findest du auch oben unter deutsches Orga-Pad, unter Starthilfe. Und da sind eigentlich die verschiedenen Aktionen von den Städten eingetragen. Und da kann man auch eine Aktion eintragen. Also wir werden es in Ingolstadt dann jedenfalls so machen, dass wir mit einem Infostand in der Fußgängerzone sind und dann dort entsprechende Flyer verteilen. Wir sind gerade noch überlegen, welche Flyer wir da am besten hernehmen. Wir werden halt so Index-Flyer bestellen vom Zentraleinkauf. Und das sollte also wieder für jeden möglich sein. Wollte ich gerade sagen, also die Vorlagen sind da. Also da gibt es tatsächlich keine Schwierigkeiten. Das ist einfach auch so, dass wir zum Beispiel mit den Pads, mit Google Map und auch mit dem Wiki zusammenarbeiten. So mit Anonymous, soweit wie das auch möglich ist. Einfach aus den Erfahrungen von Stab Acta her, dass wir sagen, wenn wir das machen, dann wollen wir daraus eine internationale Geschichte machen. Und ich denke mal, das Beeindruckende ist halt auch, wenn man sieht, an wie vielen Städten gleichzeitig an einem einzigen Tag Aktionen stattfinden. Und deswegen ist es natürlich auch ganz wichtig, das Ganze zusammenzuführen. Und der Zeitpunkt für den Aktionstag ist auch super gelegen. Also Überwachungsgesetze werden immer mal wieder durchgestimmt, aber gerade jetzt in diesem Zeitraum sind halt schon einige Sachen auf der politischen Agenda, die man ganz konkret beeinflussen kann. Also eben wurde INDEC beispielsweise angesprochen. INDEC ist Teil eines EU-Forschungsrahmenprogramms und dieses Rahmenprogramm läuft jetzt aus und momentan laufen die Verhandlungen darüber, wie das nächste Forschungsrahmenprogramm aussieht. Und das wäre immens wichtig, jetzt zu diesem Zeitpunkt nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass wir nicht wieder so eine Scheiße wie ACTA da drin haben wollen, sondern dass wir solche Sachen frühzeitig rauskicken. Und ja, das Projekt, also der neue, also das neue Forschungsrahmenprogramm soll heißt Horizon 2020 und da laufen die Verhandlungen. Und wenn man jetzt nochmal Wind macht, kann man stoppen, dass so etwas wie ACTA oder auch andere Sachen, da sind genug andere Sachen noch drin gewesen, die genauso, mindestens genauso bedenklich waren wie ACTA, dass die da einfach nicht wieder so durchrutschen. Und heute Abend wird im Bundestag auch über eine Neuregelung des Gesetzes zur Bestandsdatenauskunft gesprochen. Bestandsdaten sind unter anderem alle Daten, die ich so bei meinem Telekommunikationsanbieter hinterlegt habe, wenn ich einen Vertrag abschließe. Darunter fallen aber auch PIN und PUC so und Passwörter. Und das ist halt eine Sache, da will der Staat sich weitreichende Zugriffsbefugnisse sichern. Und da muss man ganz klar gegengrätschen, um das nochmal zu verhindern. Und auf EU-Ebene wird momentan ja die neue Datenschutzgrundverordnung diskutiert, aber auch eine Richtlinie zum Datenaustausch von Polizeibehörden auf EU-Ebene Und wenn wir jetzt im Februar nochmal ordentlich Wind machen und zeigen, dass uns das eben nicht am Arsch vorbeigeht, sondern dass wir da auch notfalls für auf die Straße gehen, dann kann man halt in all diesen Bereichen nochmal dazu beitragen, dass nicht wieder Lobbyinteressen durchgesetzt werden, sondern auch mal zur Abwechslung die Bürger gehört werden. Jetzt haben wir den Stefan D. Ist der überhaupt noch da? Nee, der ist nicht da. So, das heißt jetzt eigentlich fordern wir jetzt jeden auf, in seinem Kreisverband mal ein bisschen Wind zu machen, oder? Und was jetzt noch? Ja, definitiv Wind machen und also keine Angst haben, weil also jede Aktion und wenn es nur irgendwie 2, 3 Leute sind, die durch die Straße rennen, bringt etwas. Also wir haben zum Beispiel im Wahlkampf Niedersachsen, was wir dort erlebt haben, wir sind mit zu 5 mit 4 Atommüllfässern quer durch Hannover gelatscht. Das hat eine unheimliche Aufmerksamkeit erregt, das kann sich niemand vorstellen. Und ich denke mal, deswegen sind kreative Aktionen einfach sehr, sehr wichtig. Und gerade wenn man das auch zusammenbringt auf den Google Protest Maps und so weiter und so fort, die wir angelegt haben, dann wirkt das Ganze einfach sehr beeindruckend. Und das müssen wir durchziehen. Deswegen ist jeder aufgerufen, irgendetwas zu machen. Und das wird schon. Mit kreativen Aktionen kann man immer super viel Aufmerksamkeit gewinnen. Ich weiß noch, wir hatten einmal einen Pressevertreter da, als wir unsere Kreisgeschäftsstelle in Osnabrück gegründet haben und der meinte, ja, ich muss jetzt gleich weiter, da ist eine Aktion von Attac und habe ich nachgefragt, ja, ach, was für eine Aktion denn? Interessant, der so, ja, da soll heute ein Eisbär durch die Fußgängerzone laufen und der wird von einem Lobbyisten mit Geldaktenkoffer verfolgt werden und das ist spannend, das gibt schöne Bilder und da gehe ich jetzt gleich hin. Und das war einfach eine Aktion, da haben sich 3 Freunde oder 4 Freunde zusammengefunden und haben gesagt, so ja, wir machen jetzt hier diese kreative Aktion, um auf Problematiken mit Shell und der Öllobby aufmerksam zu machen. Und sowas zieht einfach auch bei der Presse oder auch bei der Öffentlichkeit, weil ja, für Berichterstattung braucht man halt immer irgendwie so einen Aufhänger. Und wenn man beispielsweise sich jetzt riesige Videokameras bastelt, die man über den Kopf ziehen kann und damit Flyer verteilt, dann ist das einfach ein ganz anderes Bild. Dann bleiben die Leute auch stehen. Und wenn so eine riesige Videokamera auf einen gerichtet ist, dann weiß man auch ganz konkret, worum es bei Überwachung geht, weil die meisten finden es nicht so angenehm, angestarrt zu werden. Und da gibt es halt auch massiv Ideen, die man einfach kopieren kann. Beispielsweise die Pirat Kassel sind da auch immer ganz groß darin, sich kreative Aktionen zu überlegen zum Thema Überwachung. Beim Aktionstag gegen die Vorratsdatenspeicherung haben die sich beispielsweise einfach zu dritt in so Maleranzügen, die es beim Baumarkt gibt, in die Fußgängerzone gesetzt, haben einen Tisch aufgebaut, eine Schreibmaschine genommen und so ein Fernglas in der Hand gehabt und so eine kleine Antenne auf den Tisch gestellt und haben davor einfach so ein riesiges Schild geklebt. So, ja, wir sind jetzt die Registratur Kassel zur Vorratsdatenspeicherung und wir überwachen jetzt, wer mit wem telefoniert. So. Und das war für viele Menschen dann ein Grund, stehen zu bleiben und sich zu informieren, weil das auch erstmal eine lustige Aktion ist, die halt auch mit dem Augenzwinkern zeigt, worum es denn da eigentlich geht. Es geht darum, dass halt auch Leute in der Fußgängerzone, die da halt ihre Verbindungsdaten hinterlassen, halt durch den Staat gerastert werden können. Und für den Aktionstag zum europäischen Datenschutz jetzt in dieser Woche haben die auch ein sehr tolles Skript geschrieben für ein Straßentheater. Dazu braucht man ja ungefähr 2, 3 Personen und ein bisschen Material. Und die haben quasi so ein Drehbuch geschrieben, wie man mit Straßentheater so das grobe Thema Datenschutz, soziale Netzwerke, Überwachung so einfach darstellen kann. Und da muss man sich einfach ein bisschen umhören, vielleicht anschauen, was so für den lokalen Stammtisch oder für die Gruppe passt. Und da findet sich für jeden auf jeden Fall was Passendes. Also selbst wenn man keine Demo anmelden möchte, weil einem das vielleicht zu stressig ist, da gibt es genug andere Möglichkeiten, wie man aktiv werden kann. Ja, und noch ergänzend dazu, ich weiß, wir sammeln noch nicht viel, aber ergänzend dazu ist es einfach, dieses Protestwiki ist wichtig, dass ihr eure Aktionen dann in eintragt, auch wenn sie noch so klein sind, einfach weil wir dieses Protestwiki bewerben. Wir werden da auch eine Pressemitteilung rausgeben und das ist so ein zentraler Sammelpunkt. So, das heißt, die Presse kann sich aussuchen, wo sie gerade ist, wo eine Aktion ist, da kann sie hingehen. Und ja, was soll ich sagen? Bitte dann dieses Protestwiki nutzen. Wie bitte? Wo wird es eingetragen? Das heißt im Protestwiki. Es gibt da www.protestwiki.de. Ja, genau. Das heißt, da gibt es dann eben auch Unterseiten zu den einzelnen Aktionen. Es ist halt ein Wiki, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Wichtig ist es, dass es halt übersichtlich ist und dieses Protestwiki wird dann dementsprechend beworben werden. Ja, du bringst mich da gerade auf eine neue Argumentation. Katha, in dem Fall, wenn ich als Fotograf durch die Gegend laufe und will Leute fotografieren, dann winken die meisten ab. Ne? Wenn irgendwo eine Überwachungskamera hängt, haben sie nichts dagegen. Solche Dinge müsste man aber eigentlich versuchen, als Argumentationsgrundlage herzunehmen, um die Leute zu überzeugen. Ja, es gibt noch Punkte. So, haben wir noch eine Wortmeldung? Nee, Stefan D. ist immer noch nicht da. Stratego will was sagen? Nö. Schade. So, dann haben wir jetzt aufgerufen. Sind wir durch für heute? Machen jetzt freies Brainstormen hinterher oder möchte noch jemand was zum Thema sagen? Sonst machen wir die Aufnahme aus und dann sagen normalerweise ja mehr Menschen was. Genau. Ja, erst hätte ich mich noch gern bedankt bei den hier Anwesenden, bei Katha, bei Kine, bei Markus, bei allen anderen, die was beigetragen haben. Und ich hoffe, dass die Kira dann ihre Aufnahme mit dem Dankeschön dann auch hochlädt und beim Dicken Engel in der Wiki-Seite verlinkt, sodass dann jeder sich das anhören kann. Kira, das war rhetorisch. Danke euch allen. Ja, ganz herzlich Dank euch allen. Ich konnte heute leider nicht dazukommen, weil ich ganz viele Termine davor hatte. Aber danke, dass ihr euch um das